Zentrum. Dort ist wahrscheinlich ein Hauptteil unserer Präsenz, unserer Aktivität, unserem Wohnraum. Und dann arbeiten wir bilden uns hier an der Schule, auf dem Hönkerberg, wir erholen uns, wir haben unsere Freizeitaktivitäten und es braucht dazu eben auch Fähr- und Entsorgung, also die ganze Infrastruktur, die nötig ist, um eben diese Tätigkeiten aufrechtzuerhalten. Und dass das Ganze funktioniert, dass wir diese Aktivitäten nebeneinander eben auch ausführen können, braucht es Mobilität, Verkehr und es braucht Kommunikation. Also ohne diese beiden Elemente ist vieles von diesen Tätigkeiten, wären viele von diesen Tätigkeiten nicht möglich. Und man könnte eigentlich sagen, ganz einfach gesagt, wenn wir es schaffen, eben hier unsere Daseinsgrundfunktionen eben zu erfüllen und unsere Bedürfnisse zu decken, indem wir diese Potenziale eben nutzen, aber eben nachhaltig nutzen, dann haben wir eine nachhaltige Raumentwicklung und dann haben auch zukünftige Generationen die gleichen Chancen eigentlich auch sich zu bilden, auch zu arbeiten, auch Mobilität zu genießen und sich zu erholen in der Landschaft draußen. Also das ist ja eigentlich das Ziel, das wir haben und das ist eigentlich die übergeordnete Aufgabe der Ausstrahlung, dass wir diese menschlichen Aktivitäten in Einklang bringen mit einer nachhaltigen Nutzung auch der Ressourcen. Also Nachhaltigkeit eben im Sinne der ökonomischen Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung, der sozialen Aspekte und Bedürfnisse und eben auch der ökologischen Seite. Und wenn uns das gelingt, dann können wir eigentlich von einer nachhaltigen Raumentwicklung sprechen. Und da ist natürlich klar, wenn wir da ein bisschen noch ins Detail gehen bei diesen Potenzialen oder vielleicht versuchen, das auch etwas konkreter zu fassen. Was ist zum Beispiel das Rohstoffpotenzial in der Schweiz bei uns, dass wir da etwas uns entfernen von diesen abstrakten Definitionen? Was ist das Rohstoffpotenzial? Haben wir überhaupt Rohstoffe in der Schweiz? Holz ist ein Rohstoff, richtig. Ja. Wasser. Wasser, ja, genau. Weiter. Sind noch Rohstoffe? Kies. Kies, ja, genau. Also das ist ein Rohstoff, dessen Nutzung eigentlich unsere Landschaften sehr stark eigentlich prägt, oder? Also es gibt ganze Kiesgrubenlandschaften, also nicht nur einzelne Kiesgruben, sondern ganze Landschaften, die eben wo das Kies ausgebeutet wird, diese Landschaften müssen wieder rekultiviert werden, aufgefüllt werden, soweit das möglich ist, rekultiviert werden, also Rohstoffe, Kies ist ein Rohstoff. Wenn wir etwas weitergehen, jetzt bezüglich Energienutzung, Wasser verwenden wir ja für verschiedene Dinge, also für das Wohnen, aber auch für die Energiegewinnung. Das ist auch ein Rohstoff, wenn wir jetzt etwas weitergehen, das sind so etwa die wichtigsten, die auf der Hand liegen eigentlich, Wasser, Kies, Holz, erneuerbar, oder? Das Holz wächst nach. Das ist auch noch ein Rohstoff, den man vielleicht jetzt nicht in erster Linie gerade da denkt. Auch im Zusammenhang mit erneuerbarer Energie. Ja. Wind, genau. Ja. Also es gibt eine Windpotenzialkarte in der Schweiz, wenn wir diskutieren wollen, wo. Wenn wir Windkraftanlagen brauchen oder wollen, dann müssen wir auch wissen, wo hat es überhaupt das Potenzial, also wo haben wir überhaupt Wind, oder? Also müssen wir diesen Rohstoff Wind, müssen wir erfassen und müssen eine Potenzialkarte erstellen. Also verschiedenste Rohstoffe doch auch in der Schweiz, wir haben nicht unbedingt Gold und Diamanten, und auch kein Öl, aber wir haben dort verschiedene andere Rohstoffe. Und Kies ist sicher auch einer der wichtigsten, vor allem für die Bauwirtschaft, für die bauliche Entwicklung. Vielleicht Entsorgungspotenzial, das ist noch so ein bisschen komisch. Was ist das eigentlich? Was ist das Entsorgungspotenzial? Ja? Also das sind offenbar Standorte oder Potenziale, die sich eignen, um eben Deponiestoffe oder irgendwie Abfall zu deponieren oder entzulagern. Oder? soweit das möglich ist. Also das sind Standorte, die sich aufgrund des Untergrundes, aufgrund der Schichtung, aufgrund auch der Bodenabdichtung eben geeignet sind, um gewisse Stoffe aufzunehmen im Sinne von einer Deponie. Also das ist das Entsorgungspotenzial. Bebauungspotenzial, ich glaube, das ist klar, das sind offenbar die Flächen, die sich eignen für die Bebauung, also das sind wahrscheinlich keine Rutschhänge, oder? Das sind wahrscheinlich von der Untergrund her stabile Lagen, wo es eben auch möglich ist zu bauen, auch nicht unbedingt allzu steile Lagen. Das ist das Bebauungspotenzial und dann habt ihr noch verschiedene Naturraumpotenziale, also das kann ist ein Naturraumpotenzial wahrscheinlich. Was fällt da wahrscheinlich hinein in das Naturraumpotenzial? Ist ja nicht Naturpotenzial, wir haben dort noch biotisches Potenzial, Naturraumpotenzial, da geht es wahrscheinlich um Räume. Da ist wahrscheinlich inbegriffen eben die Landschaft, das Landschaftsbild, das sich eben dann umsetzen, in Wert setzen lässt über touristische Tätigkeiten, über Naherholung und so weiter. Also dort kommt diese Art der Nutzung, der menschlichen Nutzung hinein wahrscheinlich. Und bei den Daseinsgrundfunktionen, ich glaube, da müssen wir nicht weiter darüber reden, das ist mehr oder weniger klar. Ver- und Entsorgung betrifft eben alles, also nicht nur eben die Straße, sondern eben auch die Wasserversorgung, aber auch die Abwasserbeseitigung und alles, was da dazu gehört, um eben zum Beispiel Siedlungen zu entwickeln. Ich glaube, das ist soweit klar. Eine Möglichkeit, eine Art, wie man eben den Lebensraum darstellen kann, und dieser Lebensraum ist eben so in der Art auch Gegenstand der Raumplanung. Man kann den Lebensraum aber auch anders noch definieren, indem man einfach gewisse Elemente beschreibt. Also zum Lebensraum gehört eben auch die Wirtschaft, gehört die Kultur dazu. Das Staatsgebiet, jetzt sind wir ein bisschen bei der Frage, wie trennen wir Lebensräume ab, oder? Wir haben das auch schon diskutiert. Was sind die richtigen Grenzen? Vor allem im Hinblick dann auf raumplanerische Überlegungen und Entscheide. Also wo ziehe ich die richtigen Grenzen? Oder eben auch die Frage der Perimeter oder Systemabgrenzung, wenn ich ein Problem behandeln muss oder lösen muss, was sind dort die richtigen Abgrenzungen? Sind das die Staatsgrenzen, also die politischen Grenzen? Sind das topografische Grenzen und so weiter? Und genau gleich hier, wenn ich den Lebensraum beschreibe, komme ich genau gleich eigentlich zu diesen Fragen. Also sind das auch politisch-administrative Organisationen, gehören eben auch dazu, weil sie bestimmen diesen Lebensraum. Sie verändern teilweise diesen Lebensraum und weit weg davon, dass man nur sagen würde, eigentlich, es ist die reine Landschaft, die diesen Lebensraum ausmacht, sondern es ist eben alles damit inbegriffen. Und das ist eine etwas andere Darstellung noch, also ist eigentlich die gleiche Aussage wieder, was diesen Lebensraum des Menschen bestimmt. Und bestimmen tun diesen Lebensraum natürlich vor allem drei Akteure in diesem Raum. Das sind heute je länger, je mehr wichtig eigentlich Private und die Privatwirtschaft. Dann aber auch die öffentlichen Werke, die diesen Raum beanspruchen. Im Sinne auch sehr offen natürlich einer Dienstleistung an die Gesellschaft. Das sind Energieunternehmen, die die Energie liefern, die die Energie produzieren. Das sind öffentliche Verkehrsträger, wie zum Beispiel die Bahnen und so weiter. Also das sind Werke oder Institutionen, die die Dienstleistung eigentlich sicherstellen für die Öffentlichkeit und dann auch Raumbeanspruchung zu wahren von Gesamt- oder Gemeinschaftsinteressen. Also wenn Gemeinden irgendwie Flächen ausscheiden, das sollen Sportplätze sein, Sportanlagen oder eben Vergnügungsparks, die eben zu, für Gemeinschaftsinteressen eben errichtet werden. Wie sieht das aus, wenn ich euch jetzt frage, in diesem Raum, privat, öffentlich, ist das eher abnehmend, dass Private den Raum beanspruchen und auch bestimmen, oder ist das, wie ist da das Verhältnis in der Entwicklung, in welche Richtung geht das heute eigentlich, je länger, je mehr? Also wer bestimmt den den Raum, den Lebensraum, was darin geschieht und was da gebaut wird. Und was denkt ihr da? Ist das eher die Öffentlichkeit oder die öffentliche Hand oder die öffentlichen Werke? Oder ist es eher abnehmend? Sind es eher private Leute, die den Raum bestimmen und die Tätigkeiten? Was meint ihr? Mit was hängt das zusammen, diese Entwicklung? Ja? Das ist auch natürlich heute vor allem je länger je mehr auch das Problem jetzt für die öffentliche Hand. Ja? Sie hatten gar kein Geld mehr für die Öffentlichkeit. Genau, also eigentlich das ist wahrscheinlich vor allem der Hauptgrund, dass es eben die Aktivitäten, die den Raum bestimmen und eben wenn Infrastruktur gebaut wird, wenn Dienstleistung aufgebaut wird, dann sind das heute sehr oft eben private Träger, private Investoren, die hier viele Aufgaben eigentlich übernehmen, die früher eigentlich die öffentliche Hand, die Kommunen eigentlich übernommen haben und auch die Infrastruktur gebaut haben, einfach aus Kostengründen. Und da haben wir heute sehr viele Mischformen auch, also ihr habt das Wort sicher schon PPP, also Public-Private Partnership gehört, also dass eben die öffentliche Hand eben zusammen mit privaten Investoren auch öffentliche Dienstleistungen übernimmt und gemeinsam Lösungen sucht. Und sehr oft ist dann eben der Private auch der, der das Geld dazu bringt. Die öffentliche Hand kennt die Verfahren, hat ein großes Know-how und so werden eben Aufgaben geteilt und auch Infrastrukturen gebaut, eben die öffentliche Hand zusammen mit privaten Investoren. Oder dass private Investoren eigentlich grundsätzlich die Aufgaben der öffentlichen Hand übernehmen. Also es geht eher eigentlich in diese Richtung. Wenn ich euch jetzt frage, wenn wir etwas uns wieder lösen von diesen Dingen und wir uns fragen, wie hat sich dann der Raum entwickelt, eigentlich aus der Vergangenheit hier in die Gegenwart. Ich möchte nicht unbedingt bei den Römern beginnen, also wir wollen auch hier keine Geschichte betreiben. Aber was sind dann so, wenn wir die Landschaften draußen betrachten, also ich kann nochmals zurückgehen hier, vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang nicht unbedingt eine typische Landschaft, sondern eine sehr zubetonierte Landschaft mit der Verkehrsinfrastruktur, mit Siedlungsraum, mit auch landwirtschaftlicher Nutzung. Aber was sind so die prägenden Elemente oder was hat dazu geführt, dass die Landschaften aussehen, so wie wir sie heute eben antreffen? Wenn wir da versuchen, ein paar Dinge zusammenzutragen. Was hat die Landschaft geprägt? Vielleicht eher früher, vielleicht eher heute. Wir können vielleicht versuchen, das ein bisschen zusammenzutragen, ja? Ich denke, wichtig waren immer auch Verkehrsachsen. Ja. Also, ob es jetzt Zug oder Autobahnen oder hier der Flughafen oder was es ist. Also, dass da am Schluss dann das Umfeld und was dort anzieht. Ja. Genau. Also, Verkehrsachsen, Verkehrsverbindungen, das ist heute ein zentrales Thema natürlich in der Raumentwicklung, aber war es auch früher. Also früher hat man wahrscheinlich dort gesiedelt, also wo sind vor allem Siedlungen entstanden? Nicht unbedingt an Autobahnen, weil die gab es da noch nicht, aber Wasserwege, genau. Also Wasserwege waren früher wichtig, oder? Und dann, was war auch noch so wichtig, oder? Was war noch so wichtig, wenn ich von Verkehrsachsen spreche? Ja, Pässe. Pässe, genau. Und da führen ja tatsächlich auch, wenn wir so ein bisschen die historischen Wege und Straßen anschauen, dann führen ja tatsächlich eben auch über diese Pässe haben wir da die wichtigsten Verkehrsachsen, oder? Und an den Fließgewässern, oder? Fließgewässer nicht nur als Verkehrsachse, sondern auch für was? Warum hat man an Fließgewässern auch gesiedelt? Ja? Wie? Also für die Nahrungsversorgung. Denkst du jetzt an die Fische, oder? Ja, zum Bewässern. Ja, Bewässerung könnte sein, ja. Nahrung indirekt vielleicht, aber was auch? Transport haben wir schon erwähnt, ja. Die Energienutzung. Energienutzung, genau, also Mühlen, oder? Mühlen müssen ja irgendwo an einem Fließgewässer stehen, also Mühlen waren etwas sehr Zentrales in der Vergangenheit, oder? Und eben auch sonst dann die ganze Energiegewinnung, die hat sich an diesen Gewässern aufgebaut und an diesen Gewässern mussten ja dann auch Brücken gebaut werden und diese Brücken waren dann auch wichtige Übergänge, strategisch wichtig, oder? Wenn ich an die Sicherheit, dann von der militärischen Seite her das betrachte, dann sind Brückenköpfe, das waren wichtige Zentrale, das war Schlüsselgelände, oder? Und darum haben sich dort eben auch die Siedlungen entwickelt und auch dann die Übergänge, die Toten mussten ja dann auch, musste man auch bezahlen, auch früher, also wenn man in der Schweiz durch die Schweiz fährt, zahlt man eine Vignette. Früher hat man einfach bei diesen Übergängen einfach jeweils den Wegzoll entrichten müssen, oder? Und das war natürlich lukrativ für die Leute, die dort dann eben sesshaft waren, diese Zölle zu erheben. Also das war auch ein Grund. Ja, wir haben jetzt da schon relativ viel, vor allem im Hinblick auf die menschlichen Tätigkeiten und Bedürfnisse gesehen, aber was hat vor allem früher auch ein bisschen das Siedlungsbild geprägt? Heute vielleicht auch wieder mehr, ja. Die Natur, also zum Beispiel Klug hat man früher ja ein Sumpfgebiet. Ja. Also, ja, also das bedingte dann zuerst, dass man diese Natur eben dann verändert hat, oder? Also, der Mensch. Aber auch der Klug hat schon lange, also auch mir noch frei. Eine Fläche, weil es genau. Genau. Also eben, es gibt ja Gründe, warum diese Flächen teilweise frei blieben, oder? Weil sie eben versumpft waren zum Beispiel und dann hat man mit der Zeit, hat man eben mit technischen Mitteln, unter anderem wir Ingenieure haben ja auch dann melioriert, eben die Kulturingenieure, haben Drainagen gemacht, haben entwässert und heute macht man ja teilweise wieder das Umgekehrte, oder? Man nimmt diese Drainagen wieder heraus und vernässt wieder, um der Natur gewisse Räume zurückzugeben und eben die begradigte Natur und Landschaft, den Lebensraum wieder zu revitalisieren oder zu renaturieren. Also das ist richtig, also die Natur, aber was vor allem auch, hat früher auch ein bisschen die Situation geprägt. Was von der Natur? Ich meine, heute erleben wir das ja auch wieder von Zeit zu Zeit. Dann merken wir wieder, ja, wir sind ja nicht alleine in diesem Lebensraum. Ja? Genau, also die Naturgefahren. Also man hat natürlich vor allem auch dort gebaut, wo man sicher war vor den Naturgefahren, also nicht unbedingt in den Tieflagen direkt an den Flüssen, an den Fließgewässern, wo ich alle 10 Jahre eine Überschwemmung hatte, sondern man hat sich eben dort auch ein bisschen entfernt, eher in die höheren Lagen. Und das sind so ein bisschen nur ein paar so Kriterien, wie man eben den Raum besiedelt hat, vor allem wenn ich jetzt von Besiedelung spreche, dann sieht man das heute in der Landschaft noch. Und wahrscheinlich hat sich da einiges verändert. Früher war die Natur wahrscheinlich eher ein bisschen wegweisend. Und in der Zwischenzeit hat der Mensch sich dann einfach von Räumen bemächtigt, wo er nicht unbedingt hineingehen sollte. Und heute merkt man das dann wieder. Also man hat dann natürlich mit technischen, baulichen Maßnahmen die Naturgefahren gebannt, oder? Also die Lawinenverbauungen in den Alpen, die wir kennen, oder? Man hat sich einfach dort in Gebiete hineingewagt und die Siedlung entwickelt, wo das eigentlich von der Natur her nicht unbedingt vernünftig ist. Und hat dann mit technischen Hilfsmitteln versucht, dort eben dann diese Gefahren zu bannen. Und heute nimmt sich sehr oft die Natur eigentlich diese Räume wieder zurück oder mindestens meldet sie sich an und zeigt uns eigentlich, da seid ihr eigentlich nicht am richtigen Ort, oder? Und es stellt sich dann die Frage, wollen wir mit großen finanziellen Mitteln diese Naturgefahren weiter bannen oder müssen wir vielleicht uns fragen, sollen wir uns vielleicht nicht besser aus diesen Räumen zurückziehen? Das sind heute sehr oft die Fragen, die wir uns stellen. Was ist auch noch eine ganz zentrale Tätigkeit, die eben auch den Raum bestimmt hat oder das Bild der Landschaften? Wir haben jetzt vor allem von Siedlung gesprochen, aber was auch? Landwirtschaft oder wenn ich das ein bisschen gröber fasse, also die Nutzung eigentlich des Raumes als solches und die Bewirtschaftung des Raumes, dann war natürlich die Landwirtschaft, war natürlich da mit der Grund für die Entwicklung und teilweise auch, dass die Landschaften heute so aussehen, wie wir sie erleben. Ja. Wald, genau, also der Wald. Es gab eine Zeit, da hat man Wald gerodet, um eben Holz zu produzieren. respektive dieses Holz dann zu verwenden für bauliche Zwecke oder für Energiegewinnung oder einfach für die Heizung im Winter. Also der Wald prägt natürlich in starkem Maße auch die Landschaft und die Bewirtschaftung. Und jetzt die Bewirtschaftung, wie hat sich die verändert im Laufe der Zeit? Also wenn ich hier so ein bisschen sehe, es könnte auch etwas größer sein, das Bild, aber wenn ich hier so ein bisschen die Bewirtschaftung sehe, das, was ist das? Was hat sich da, wie hat es vielleicht früher ausgesehen, hier in diesem Gebiet, abgesehen jetzt von der ganzen Infrastruktur, die da drin ist. Aber was verändert sich, wie verändert sich die Landschaft, wo sieht man Veränderungen in der Landschaft bezüglich der Bewirtschaftung? Ja? Ja, die Felder werden immer größer. Also früher hat man wahrscheinlich vor allem viele kleine Parzellen gesehen und im Laufe der Zeit hat man diese Gebiete melioriert. Man hat die Parzellen zusammengelegt zu großen, gut bewirtschaftbaren Parzellen und das verändert natürlich die Landschaft. Was hat man früher für eine Bewirtschaftungsform gehabt in der Landschaft, in der Landwirtschaft? Wie hat man das genannt? Ja? Ja, und was heißt das? Was hieß das? Ein Feld, eine Plane. Ja. Ja. Ja, also Dreifelderwirtschaft, also das wissen wahrscheinlich viele von euch nicht mehr, was das war und was das hieß. Das war eigentlich die Bewirtschaftungsform, die klassische Bewirtschaftungsform, die eben auch noch sehr naturgerecht war. Also die Bauern haben eigentlich drei Flächen gehabt oder drei Arten von Bewirtschaftung und die hat dann von Jahr zu Jahr gewechselt. Also da war eine Fläche, wurde intensiv bewirtschaftet, Ackerbau betrieben, gedüngt, also vielleicht sicher nicht in dem Maße wie heute, aber dort wurde intensiv Landwirtschaft betrieben, da wurde Ackerbau betrieben, da wurde produziert. Dann eine andere Fläche, da war Weideland, da wurde Futter produziert, vor allem für das Vieh. Also das war eben Klee oder einfach Gras. Und dann die dritten Flächen, die lagen brach. Also man hat eigentlich dem Boden ein Jahr Zeit gegeben oder eine bestimmte Periode Zeit gegeben, sich zu erholen. Das wurde nicht genutzt, wurde nicht beweidet, wurde auch nicht gepflügt. Und das hat man dann im Turnus eigentlich gemacht und so konnten eigentlich diese Flächen immer wieder irgendwie Atem schöpfen und sich ein Stück weit etwas regenerieren. Und das war eigentlich wahrscheinlich eine sehr gute Lösung, aber mit der Zeit ist man davon weggekommen. Man hat natürlich die Landwirtschaft intensiviert und heute bewirtschaften wir ja alle Felder über Jahre eigentlich sehr intensiv und gleich und führen dann einfach Düngemittel und Stoffe dazu, dass der Boden überhaupt diesen Ertrag noch hergibt. Also ganz eine andere Bewirtschaftungsform und das hat man natürlich auch gesehen früher draußen in der Landschaft. Mit der intensiveren Bewirtschaftung der Flächen und auch vielleicht, dass man abgelegene Flächen begonnen hat zu bewirtschaften, ist natürlich auch was dann, welcher Anspruch ist dann auch gekommen und den sieht man eben auch draußen in der Landschaft. Was braucht es dann eben auch, oder was hat es auch gebraucht dann? Zu dieser intensiven Bewirtschaftung mit Maschinen. Ja? Nicht das. Also Erschließung natürlich, oder? Also da braucht es ein Wegnetz, ein sehr gut ausgebautes Wegnetz und eben nicht Trampelwege von 1,5 Metern Breite, sondern wirklich Wege, die eben auch mit schweren Maschinen, Mähdreschern und so weiter, den großen Traktoren befahren werden können. Also ganz eine andere Anforderung an das Erschließungsnetz. Wie hat die landwirtschaftliche Nutzung hier im Berggebiet, in den Alpen eigentlich, das Land, den Raum geprägt? Wie funktioniert die Landwirtschaft in den abgelegenen, vielleicht eher abgelegenen Berggebieten in den Alpen? Wie funktioniert dort die Landwirtschaft? Wir haben jetzt von dieser Dreifelderwirtschaft gesprochen. Was ist dort das Typische der Berglandwirtschaft eigentlich? Was muss ich dort beachten, wenn ich dort eingreife ins Regime? Also gerade wenn ich zum Beispiel Landumlegungen mache, wenn ich eine Melioration mache, was muss ich dort beachten? Wie funktioniert dort eigentlich die klassische Berg- oder Alplandwirtschaft? Ja. Auf verschiedenen Höhenlagen. Ja. Ja, richtig. Ja. Also was braucht es, was sind das eigentlich für Höhenlagen eigentlich? Also die oberste, das sind wahrscheinlich die Alpen, oder? Das sind die liegen wahrscheinlich auf 2000 Metern oder höher, oder 1500 Meter. Und dann unten im Tal ist der Talbetrieb, oder? Das ist im Tal unten. Mit dem Ackerbau zum Beispiel, mit auch Futterbau sicher. Und dann gibt es noch eine Stufe dazwischen, wie nennt man das? Es gibt sicher Leute da aus dem Bündnerland, ja? Die Mainsäße, genau, oder? Also, und diese Art der Bewirtschaftung eigentlich, also erstens ist ja sehr positiv, dass bis weit in die Höhen hinauf eben das Land überhaupt bewirtschaftet und auch gepflegt wird. Weil bis zur Waldgrenze würde das ja eigentlich alles einwachsen, da hätten wir einfach Wildnis und Wald. Aber das wird zum Glück noch bewirtschaftet, das lassen wir uns ja auch sehr viel Geld kosten, oder? Man liest immer da in den Debatten von den Subventionen an die Bauern, oder? Und ich meine, das ist eben Querfinanzierung auch des Landschaftsschutzes, dass wir eben auch die Landschaften pflegen und schützen können durch die Bauern, die eben dort ihre Existenz haben. Und darum macht es Sinn, eben Gelder zu sprechen und diese Aktivitäten der Landwirte vor allem in diesen abgelegenen Orten auch zu subventionieren, weil sie können nicht so gut produzieren wie eben im Mittelland. Und dort muss man eben beachten, dass es eben diese drei Stufen gibt. Und wenn ich jetzt eine Melioration mache, dann muss ich das auch wissen. Also ich kann ja dann nicht einfach sagen, ich teile einfach einem Betrieb alles Land, den Boden, Talboden zu, oder? Dann hat er alles schön um seinen Hof herum. Und dem anderen Betrieb gebe ich die ganzen Mainsäße und dem dritten die Alpen. Dann funktioniert es nicht. Oder? Außer die schaffen die Arbeit sehr gut zusammen, dann funktioniert es wieder. Oder? Aber jeder Betrieb muss dann ja auf seiner Stufe eigentlich Land haben. Und das heißt eben, dass ich als Ingenieur dann auch eben das wissen muss, wie funktionieren diese Betriebe und das muss ich dann einbeziehen in meine Planung und in meine Melioration und in meine Landumlegung. Also, man sieht, wenn man sich das ein bisschen so überlegt, dass eben das durchaus Logik hat, wie die Landschaften heute aussehen. Und heute ist natürlich was heute noch dazu kommt, das ist natürlich vor allem eben Siedlungsfläche, Infrastruktur. In dem Sinne ist das eigentlich die Landschaft gebaut oder die ist da, aber sie verdichtet sich eigentlich jetzt laufend entlang eben diesen Achsen oder um diese Agglomerationen herum mit entweder Besiedelung oder eben mit Infrastruktur. Und wenn man jetzt ja versucht, versuchen will, hier Ordnung hineinzubringen in dieses ganze Gebilde, Lebensraum, offensichtlich ist ja das die Aufgabe der Raumplanung, dann muss ich eigentlich was versuchen als erstes zu machen? Einfach mal losgelöst von der ganzen Theorie, logisch gedacht, also über was kann ich dann lenken und steuern und versuchen, diese Entwicklung in eine nachhaltige Entwicklung zu führen? Was muss ich kennen als Planer und wo kann ich eingreifen? Oder wie kann ich das Ganze überhaupt fassen? Ich muss in diesen Lebensraum versuchen zu fassen. Wie kann ich den jetzt konkret fassen? Über was? Was ist das, was schlussendlich ja dann den Lebensraum auch bestimmt? Über was muss ich Kenntnisse haben und wo kann ich eingreifen? Die Interessen dann, die ergeben dann eigentlich die Nutzungen, oder die erwünscht sind, oder? Also ich muss wissen, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich über die Gegenwart unterhalte oder wo wir über die Zukunft diskutieren, muss ich die Interessenlage kennen. Heute, morgen und übermorgen, oder? Und daraus heraus, aus diesen Interessen gibt es bestimmte Nutzungen. Und diese Nutzungen sind wahrscheinlich dann auch das, was zum ersten Mal dazu führt, dass die Raumplanung leitend oder lenkend eingreifen muss. Weil was ist eigentlich die Grundaufgabe der Raumplanung dann? Ich kenne die Interessen, ich kenne die Nutzungen, ich kenne vielleicht die Interessen auch in der Zukunft und die künftigen Nutzungen. Was ist eigentlich die wichtigste Aufgabe dann der Raumplanung? Ja? Koordination und Nachhaltigkeit. Koordination, ja. Also, und was muss sie koordinieren, die Raumplanung? Die verschiedenen Interessen. Ja, die verschiedenen Interessen und die Nutzung. Und sie muss entscheiden, oder? Also sie muss eigentlich schlussendlich entscheiden, hier ist diese Nutzung vernünftig und hier ist diese Nutzung vernünftig. Und für diese Nutzung machen wir die Infrastruktur und für diese Nutzung braucht es die Infrastruktur. Das ist eigentlich so, ganz einfach ausgedrückt, ist eigentlich die Hauptaufgabe der Raumplanung. Dieser Wettstreit um den Boden hier, der muss, irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Und irgendjemand muss sagen, dort macht es Sinn, dass wir das haben, dort haben wir den Konflikt, den lösen wir so, hier müssen wir den Vorrang dieser Nutzung geben und hier kann beides eigentlich geschehen, ohne dass es große Probleme gibt. Also diese Fragen, die muss die Raumplanung eigentlich beantworten. Und dass ich sagen kann, diese Nutzung macht hier Sinn, muss ich dann was auch dazu haben. Und hier sind wir wieder bei den Wissenschaften eigentlich. Den Entscheid, welche Nutzung ich wo im Raum festlege, der muss ja irgendwo begründet sein. Und über was begründe ich diesen Entscheid? Das kann ich auch nicht so einfach aus dem Handgelenk schütteln, sondern was braucht es dazu, um diesen Entscheid zu fällen? Und auch Argumente zu haben in der öffentlichen Diskussion, weil eben der Wettstreit um den Boden, der ist vielfältig, also habe ich verschiedenste Interessen. Und ich muss ja versuchen, möglichst neutral, nachhaltig eben zu entscheiden. Und aufgrund von was entscheide ich, wo welche Nutzungen stattfinden sollen in Zukunft? Ja. Zum Beispiel Bodenbeschaffenheit, ja. Oder Lärmbelastung an einem Standort, Verkehrsaufsicht. Absolut richtig. Also ich muss ja etwa Informationen haben über diesen Boden. Wenn ich Gebiete für die Landwirtschaft ausscheide, dann soll ja das nicht in erster Linie darum sein, um zu verhindern, dass dort gebaut wird. Das ist dann auch ein schöner Nebeneffekt. Aber ich soll ja dort Landwirtschaftsgebiete ausscheiden, wo es Sinn macht, Landwirtschaft zu betreiben. Und Sinn macht es dort offenbar, wo ich einen Boden habe, der einen Ertrag abwirft. Also wo die Bodenbeschaffenheit, wo der Wasserhaushalt, wo die Harnneigung, die Besonnung, auch die Größe der Parzellen, die kann man dann noch verändern mit dem Landumlegungsverfahren. Aber es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, dass ich Landwirtschaft betreiben kann, dass es Sinn macht. Oder? Also ich muss enorm viel Kenntnisse haben über die, sind wir wieder bei den Potenzialen, über das Potenzial dieses Raums. Ich muss wissen, eignet sich dieser Boden, eignet sich dieser Raum für die landwirtschaftliche Produktion. Und wenn ich mich entscheide, wo ich eben Siedlungsgebiete ausscheide, dann muss ich wissen, ob dieser Untergrund stabil ist, ob es dort eben die Möglichkeit gibt zu bauen. Und wenn ich baue, dann muss ich ja wissen, dass mit diesem Bau, mit dieser Siedlungsentwicklung, brauche ich Infrastruktur. Und mit dieser Infrastruktur schaffe ich Lärm, schaffe ich Luftschadstoffe, Belastungen und die müssen dann eben dort sein, wo ich möglichst wenig eben die Umwelt gefährde. Also das ist dann, so funktioniert eigentlich das Ganze. Also ich könnte das vielleicht auch, wenn ich das visualisieren möchte, hier, wenn ich diesen Lebensraum habe, dann muss ich Bescheid wissen in diesem Raum über die Nutzungen oder Nutzungsinteressen, oder? Und dann habe ich in diesem Raum Potenziale. Das sind dann die Naturraumpotenziale, die wir auch gesehen haben. Und hier gibt es nicht nur die eine Nutzung, sondern es gibt eben verschiedenste Nutzungsinteressen hier in diesem Raum und auch verschiedenste Potenziale hier. Und die Anordnung eben dieser Nutzung, die müssen eben vernünftigerweise so sein, dass ich eben dort eben die Landwirtschaft habe, wo ich eben auch vom Potenzial her entsprechend den Boden und die Verhältnisse für die Landwirtschaft habe. Und wenn ich eben diese Nutzungen dann hier, diese Potenziale eben gebrauche, dann schaffe ich offenbar auch Verbindungen und dass eben diese Verbindungen dann auch möglich sind, braucht es Infrastruktur und diese Infrastruktur führt dann eben auch wieder zu Umweltbelastung. Also ich habe dann in diesem Raum eben auch, habe ich dann Belastungen, oder? Oder Emissionen. Ich schreibe jetzt mal ein B. Und dann, das haben wir auch gesehen, dieser Raum ist ja nicht alleine, also es kommt da irgendwo von außen kommen da noch Belastungen herein oder Interessen herein. Also ist überhaupt dieser Raum, diese Abgrenzung, ist das die richtige, können wir uns dann noch fragen. Und dann verändert sich ja das Ganze im Laufe der Zeit noch auf einer Zeitachse. Also auch hier sieht man, dass ich auch hier wieder sehr viele eigentlich Unsicherheiten dann in meinem System drin habe. Aber es ist wichtig, wenn ich hier den Raum beplane und eine bestimmte Raumordnung eigentlich festlege, dann muss ich das fundiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen machen. Und ich kann das nicht einfach aufgrund der Interessen, die einen scheinen lauter als die anderen, nicht aufgrund von Bedarf und Nachfrage machen, sondern ich muss das sinnvoll machen. Das ist eigentlich eine sehr wichtige und fast die Hauptaufgabe eigentlich der Raumplanung. Ganz einfach ausgedrückt. Gut, machen wir hier Pause.